sehr konsequent. Ein klares Wort, ein Händedruck ist viel zu weit entfernt. Die Scheiße geht zum Anwalt, denn der Bastard hat's gelernt. Wir leben im Wahnsinn, leben im Dreck. Alles, was mal war, ist auf einmal weg. Wir leben im Wahnsinn, leben im Dreck. Alles, was mal war, auf einmal weg. Wir leben im Wahnsinn, leben im Dreck. Alles, was mal war, ist auf einmal weg. Wir leben im Wahnsinn, leben im Dreck. Alles, was mal war, ist jetzt weg. Scheiß Kerl geht.